1 Live. 4 Sommerpause mit Mike Litt. Und ich heiße euch recht herzlich willkommen hier an diesem Sonntagabend. Noch einmal darf ich hier Klaus 4 vertreten. Darüber freue ich mich sehr. Freue mich aber natürlich auch, dass der Meister hoffentlich ganz frisch erholt am kommenden Sonntag wieder für euch da ist. Heute nochmal wie in den letzten vergangenen 2 Wochen auch. Bis Mitternacht Musik mit mir, Mike Litt. Und dann ab 12, direkt nach den Infos, ein chilliger Plan B-Mix mit meinem Kollegen Tom Breu. Ich hoffe, ich habe jetzt hier wirklich die richtige Platte aufliegen, die ich auflegen wollte, denn die passt zu diesem schönen Tag, wie ich finde. Es war mal wieder ein Sommertag, wir haben mal wieder gespürt, es stimmt tatsächlich alles, was im Kalender steht. Es regnet nicht, es stürmt nicht, es ist einfach mal wieder halbwegs strahlenblauer Himmel und anständige Temperaturen herrschen auch. Also ein Lovely Day, das ist ein Klassiker von Blaze und den hören wir jetzt hier in einer 2020 Vision Remix Version. Lovely Day von Blaze. Thank you. Ihr hört 4 Sommerpause mit Mike Litt und ich hoffe, ihr hattet diesen lovely day, wo auch immer, an irgendeinem Badesee vielleicht, vielleicht auch bei der Kiesgrubenparty in Neuss. Ich wäre da gerne hingegangen, aber ich bin heute Abend hier im Studio. Ich denke aber, das war ein schönes Fest. Ich hatte es eingangs gesagt, heute war mal wieder so ein Tag, wo man wirklich gedacht hat, Sommer tatsächlich und nicht irgend so ein komischer Mischmasch. Ich habe schon einen kleinen Vorschuss auf den Sommer bekommen, nämlich Ende März, da war ich in Miami bei der Winter Music Conference, also bei diesem großen Event in Florida, Miami, wo im Grunde genommen alle DJs, alle elektronischen Künstler der Welt sich einmal im Jahr zusammenfinden, ihre Musik vorstellen und natürlich ganz, ganz viele Partys feiern. Und da habe ich eine meiner absoluten Legenden, einen meiner Heroes gesehen, nämlich DJ Sneak. Sneak ist für manche vielleicht ein bisschen old-fashioned. Mich hat er total überzeugt als DJ. Er hat einen sehr sparsamen Sound und er hat auch anderthalb Stunden ziemlich minimal und reduziert gespielt und dann in den letzten 10 Minuten die Leute einfach nur komplett weggehauen. Fakt ist, er produziert auch wieder neue Tracks, nachdem er sich ein bisschen rar gemacht hat in den letzten Jahren. Das hier ist einer seiner neuen Dinger. Das Ding heißt Bongo Sonic und ist von DJ Sneak und hört ihr hier in 1 Live in 4 Sommerpause mit Mike Litt. 1 Live. 4 Sommerpause mit Mike Litt. Ihr hört 4 Sommerpause mit Mike Litt. 22.25 Uhr ist die Zeit. Der Track hier im Hintergrund heißt Hakunyo und ist von André Homm. Es gab 2 E-Mails zu diesem Track, nachdem ich ihn gespielt hatte an diesem Sonntag vor 2 Wochen. Und ich habe leider noch nicht geantwortet. Ich bitte um Verzeihung, schreibe aber nochmal genau, wo es den gibt oder wie man da rankommen kann. Vor allen Dingen, man kann natürlich immer die Playlist nachlesen auf 1live.de. Fakt ist, André Homm, ein Mann aus dem Sektor, hat diesen Track zusammen mit Gorge produziert für das Label Plastic City. Und die Nummer heißt Hakunio und passt, wie ich finde, auch wunderbar in dieses wunderbare sommerliche Flavor, was wir noch genießen können an diesem Abend. Dazu passt auch die nächste Nummer, die ich jetzt spielen werde. Das läuft mehr so unter dem Motto Dubstep und ist von Coolie G und heißt ganz schlicht und einfach nur Love Dub. Alles frei. Eins live. Vier Sommerpause mit Mike Litt. Basta ya de minimal, es lo que bailo, otras mujeres. vas pa' delante. You're gonna get. Es lo que bailo. Otras movidas. Vas pa' delante. You're gonna get. Disclaba don't dance, clap don't dance. Cause that music got no groove, got no balls. No me hace pumping, pumping, pumping. Porque yo quiero bailar con un ritmo más nocturno, más profundo, más sensual. Basta ya de minimal. Es lo que bailo. Otras movidas. Vas pa' delante. You're gonna get. Es lo que bailo. Otras movidas. Vas pa' delante. You're gonna get. In 4 Sommerpause ein DJ Kotzemix und zwar vom Track Minimal von Matthias Aguayo. Und jetzt wird's ein bisschen straffer. Ich hatte in den letzten beiden Wochen immer wieder Tracks von der Hospitality Compilation Sick Music angespielt. Hospitality, ein Drum and Bass Label. Sicherlich eins, das es den Leuten auch leicht macht zuzuhören, die vielleicht sonst nicht so stark viel mit Drum and Bass zu tun haben. Aber ich finde wirklich immer hervorragende Tracks von dieser Compilation mit dem Titel Sick Music. Jetzt einer hier vom Muffler und der heißt Hear Me Scream um 22.35 Uhr. Ihr hört 4 Sommerpause mit Mike Litt und 3 Drum and Bass Nummern waren das jetzt in Folge. Ich sag schnell, welche das waren. Es ging los mit Muffler, Hear Me Scream von der Hospitality Compilation Sick Music. Dann gab's Bluma 10 mit Believe Me und hier im Hintergrund noch Netsky oder vielleicht auch Netsky. Ich würde mal auf Netsky tippen, auch wenn das Y am Ende da steht, mit Starlight. Und ich habe die letzten Tage auf Mallorca verbracht. So eine ganz schnelle Reise und nur für 4 Tage und mit Schweinegrippengefahr. Ich bin aber noch gesund. Ich bin auch seit 3 Tagen wieder da. Ich glaube, ich habe keine Schweinegrippe bekommen. Ich habe Leute getroffen, die sahen so aus am Flughafen. Die haben aber gesagt, sie sind entweder volltrunken eingepennt in Hotelzimmern, in denen die Klimaanlage auf 14 Grad stand, während sie anständig gebechert hatten bei 40 Grad draußen in der Sonne. Einen anderen habe ich getroffen, der meinte generell von der Verfassung nicht so gut. Es könnte Schweinegrippe sein, das könnte man auf jeden Fall morgen ganz gut auf der Arbeit erzählen, aber wahrscheinlich lag es nur irgendwie am exzessiven Getränke. Ich persönlich habe da weniger getrunken, ich bin viel rumgefahren mit dem Auto und kurz vor der Reise, ihr kennt die Situation vielleicht, man möchte irgendwie Musik mitnehmen, weil man weiß, man hat einen kleinen Mietwagen und dann war alles wie immer vor jeder Reise bei mir ziemlich hektisch, habe es einfach nicht geschafft und dann fiel mir noch schnell ein Album in die Hände und da habe ich gedacht, das ist eine gute Mallorca-Scheibe, weil ich vor einigen Jahren auch mal ähnlich für wenige Tage auf Mallorca war und da hatte ich auch dieses Album mit. Es geht um Exciter von Depeche Mode und ich habe dann eigentlich tagelang nur dieses Album gehört, weil das Radioprogramm hatte mir nicht so gut gefallen und ich hatte halt keine andere Musik dabei. Und wo kauft man heute noch Musik, außer im Internet? Also ich kaufe das meist im Internet. Ich habe auf jeden Fall keinen Plattenladen gefunden und den ich mal kannte auf Mallorca, den gab es tatsächlich noch, aber der hatte Vinyl. Das habe ich halt einfach nicht in diesen Schlitz gekriegt von dem Auto. Deswegen gab es immer wieder Exciter von Depeche Mode. Und ich möchte euch das jetzt auch einfach nochmal antun im positiven Sinne, weil ich immer noch finde, dass es ein großartiges Stück ist, nämlich vom Album Exciter von Depeche Mode, der erste Track und der heißt Dream On. Can you feel a little love? a karmic curse or shame upon the universe. It knows its lines as well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but care for what you're giving. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. Can you feel a little love? Sommerpause mit Mike Litt. Don't worry about it. mit Ablo Afakama um 23 Uhr. Warten auf Durchbruch in Frankfurt. Neue Klage gegen Lehrerbewertung im Netz und das Wetter. Morgen auch nass. Im Tarifstreit bei den kommunalen Kindertagesstätten gibt es weiter keinen Durchbruch. Arbeitgeber und Gewerkschafter haben sich am Abend in Frankfurt am Main nach 4 Verhandlungstagen nicht auf einen Abschluss für die 220.000 Beschäftigten einigen können. Stefan Ehlert berichtet. Nicht alle wesentlichen Punkte seien geklärt, sagte der Verhandlungsführer der Gewerkschaften, Verdi-Chef Frank Sirske. Unklar ist unter anderem, ob sich mögliche Gehaltserhöhungen auf den alten Bundesangestellten-Tarif beziehen sollen oder auf die neue Tarifvereinbarung des öffentlichen Dienstes. Unterm Strich fordern die Gewerkschaften ein Plus von 100 Euro pro Mitarbeiter und Monat. Die Arbeitgeber weisen stattdessen auf die leeren öffentlichen Kassen hin und die wegbrechenden Einnahmen. Der Tarifpoker soll in der Nacht fortgesetzt werden. Eine Lehrerin aus Moers am Niederrhein will offenbar gegen das Bewertungsportal Spickmich vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Laut Fokus sieht sie ihr Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt. Die Lehrerin war mit ihren Klagen bisher gescheitert. Zuletzt hatte der Bundesgerichtshof gegen sie entschieden. Die Klägerin will erreichen, dass ihr Eintrag bei Spickmich gelöscht wird. Schüler hatten sie für das Fach Deutsch mit der Note 4,3 benotet. Die Polizei erhöht den Druck auf sogenannte Flatrate-Bordelle. Hunderte Einsatzkräfte haben in 4 Städten solche Einrichtungen kontrolliert, unter anderem in Wuppertal. Hintergrund ist der Verdacht, dass Steuern hinterzogen und Prostituierte illegal beschäftigt werden. Es gab mehrere Festnahmen, außerdem wurden 2 Häuser geschlossen. Die Bordelle machen Werbung mit einer Sex-Flatrate. Kritiker sehen darin einen Verstoß gegen die Menschenwürde. Bei den Schwimmweltmeisterschaften in Rom hat Paul Biedermann aus Sachsen-Anhalt Gold geholt. Er schaffte die 400 Meter Freistil in Weltrekordzeit in 3 Minuten, 40 Sekunden und 7 Hundertstel. Biedermann ist der erste deutsche Weltmeister über die 400 Meter Freistil seit 18 Jahren. Die deutsche Frauenstaffel hat in Rom Silber geholt und zwar über die 4x100 Meter Freistil. Britta Steffen schwamm als Starterin Weltrekord. In der Formel 1 hat der Brite Lewis Hamilton den Großen Preis von Ungarn gewonnen. Für den McLaren-Fahrer war es der erste Sieg seit Monaten. Platz 2 holte sich Kimi Räikkönen im Ferrari. Dritter wurde Mark Webber im Red Bull. Bester Deutscher war Nico Rosberg. Er erreichte den 4. Platz. Schlecht gelaufen ist das Rennen für Renault. Der internationale Automobilverband FIA sperrte Renault für das nächste Rennen, weil bei Fernando Alonsos Wagen erst die Radkappe und dann das rechte Vorderrad weggeflogen war. Felipe Massa, der gestern einen schweren Unfall hatte, ist weiter im Krankenhaus. Sein Zustand soll stabil sein. 1 Live. Sektorwetter. Die Nacht bleibt trocken bei 16 bis 12 Grad. Morgen erst sonnig, dann wolkiger und später kann es regnen. Dazu 26 Grad in Wuppertal, 27 in Bergkamen und 28 Grad in Bad Oeynhausen. Dienstag wieder schöner bis 24 Grad. Stauschau. Keine Staus. Live. 4 Sommerpause mit Mike Litt. Ganz genau, und das ist schon die 2. Stunde und im Grunde genommen muss ich dann auch sagen, das ist meine letzte Stunde, zumindest hier in diesem Jahr. Klaus Vier wird am kommenden Sonntag wieder für euch da sein. Eine knappe Stunde darf ich ihn hier noch vertreten, das mit großer Freude. Und dann kommt Tom Breul ins Studio und präsentiert euch noch einen wunderbaren, chilligen Plan B-Mix. Ab Mitternacht von 1, Tom Breul hier im Studio in 4 Sommerpause. Hier hören wir jetzt was von Spirit Catcher. Busy Operator heißt diese Nummer. Da habe ich euch eben noch was am Ende der ersten Stunde erzählt, wie das heute so ist mit Platten kaufen. Dass man natürlich kaum noch Plattenläden findet, des Vertrauens, wo man noch gut Musik auf Tonträgern kaufen kann. Die Konsequenz, man kauft sehr viel im Internet und wenn man dann diese ganzen CDs irgendwie beschriftet, dann kommt man mitunter durcheinander. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, wenn ihr eben schon sehr aufmerksam zugehört hattet, das war jetzt gerade nochmal der Anfang von DJ Sneak, den wir exakt vor einer Stunde gehört hatten und natürlich nicht Spirit Catcher mit Busy Operator, aber das holen wir jetzt nach, wenn ich mich nicht schon wieder verlesen haben sollte. Aber nein, ich glaube, da ist schon eine Menge Spirit Catcher zu hören hier im Hintergrund. Spirit Catcher. Und das hören wir uns jetzt an um 23.06 Uhr hier in 1 Live.

Ihr hört Fies Sommerpause mit Mike Litt um 23.21 Uhr und im Hintergrund noch ein unglaublicher Remix, ein Timo Maas Remix für den Track Lost in Translation von Andy Chatterley und Berus. Und ein Beispiel für die wirklich faszinierenden, dichten und überraschenden Produktionen, die Timo Maas seit einiger Zeit abliefert. Das hier, wie gesagt, eine Remix-Produktion gemeinsam mit Santos, den einige von euch sicherlich noch ganz gut in Erinnerung haben, mit seinem riesigen Hit Camels. Er produziert zusammen mit Timo Maas wirklich sehr, sehr dichte, schöne Tracks, die auch recht straff sind. Ich glaube, der hier hat schon einen ganz guten Eindruck davon gegeben. Und wenn ich richtig informiert bin, dann hängt Timo Maas in dieser Nacht irgendwo auf der Autobahn. Also er hängt nicht, er wird wahrscheinlich flitzen, denn er hat heute Nachmittag noch auf einem Festival gespielt in Belgien, wird aber auch das, wenn ich richtig informiert bin, in wenigen Minuten, also in einer knappen halben Stunde, seinen Geburtstag feiern. Das auf der Autobahn. Wenn das kein Omen ist für viele unterwegs sein in der nächsten Zeit. Ich werde mir jetzt irgendeine Gratulation verkneifen, denn soweit ist es ja noch nicht. Wir haben jetzt 23.23 Uhr, eine Schnapszahl, das bringt Glück, so oder so. Und jetzt hört ihr hier in vier Sommerpause noch Triangle Walks im Rex the Dog Remix. Bury me. Stauschau. Gleich 11:30. Keine Staus, aber ein Hinweis: auf der A2 Dortmund Richtung Hannover fährt zwischen Bad Nenndorf und Dreieck Hannover West ein Schwertransport, den man nicht überholen kann. Eins live. 4 Sommerpause mit Mike Litt. Ganz genau, um ziemlich genau 23.29 Uhr und 45 Sekunden. Das heißt, hier schlägt die Uhr, die letzte halbe Stunde, in der ich hier noch für Musik sorgen darf, für euch. Dann geht's weiter mit Tom Breu und der präsentiert euch einen chilligen Plan B Remix. Ich präsentiere euch hier jetzt den Paul Kalkbrenner Remix von Wir werden sehen. Ein Track von der Zweiraumwohnung. Paul Kalkbrenner hat in der letzten Zeit ja ziemlich einen Auftrieb gehabt, eben durch seine No Maska in Sand und den damit verbundenen Film Berlin Calling. Jetzt ist er wieder sehr gefragt als Remixer und Zweiraumwohnung hat angeklopft und Kalkbrenner hat diesen Track hier veredelt. Wir werden sehen von der Zweiraumwohnung in 4 Sommerpause in 1 Live. Der Ofen nie mehr ausgehen. Sommerpause mit Mike Litt. Dieser Track heißt Isla und ist von Doomwork Insel. Da kann man anfangen zu träumen. Noch mehr gleich in wenigen Minuten, wenn Tom Breuer aufschlagen wird. Nach den Infos dann mit seinem Plan B Chillout Mix. Vorher spiele ich jetzt, bevor ich ihn auch hier nochmal persönlich begrüße, noch einen Drum and Bass Track und zwar von Dee Bridge. Wonder Where heißt der. Sommerpause, im Moment noch mit Mike Litt, aber der nächste Mann steht hier schon in den Startlöchern. Guten Abend, Tom. Ich grüße Guten Abend, dich. Mike. Tom, du präsentierst, wie in den letzten beiden Wochen auch, jetzt gleich noch einen schönen, chilligen Plan B-Mix. Wird er wirklich chillig oder gibst du vielleicht ein bisschen mehr Gas? Ne, ganz so chillig wie letzte Woche wird es nicht. aber dafür knarzt es ein bisschen. Ich mache heute Vinyl-Special. Du hast ja heute auch schon über Platten philosophiert, gerade vorhin, als du mal aus Versehen den falschen Track gespielt hast, glaube ich. Ja, ja, mit der Downloaderei, also legal wohlgemerkt. Ich kaufe viel im Internet, aber man muss es dann ja doch selber irgendwie beschriften oder sich da irgendwie eine Ordnung reinmachen. Das ist schwierig mit den CDs. Und dann habe ich ja vorhin erzählt, ich war auf Mallorca und habe nur noch ganz schnell so aus dem Regal beim Haus verlassen eine Platte rausgezogen. Das war Exciter von Depeche Mode. Und dann habe ich halt tagelang nur Exciter von Depeche Mode hören können, weil wo kriegt man heute noch irgendwie anständige CDs? Ich meine, ich hätte jetzt in irgendeinem Supermarkt Super Top 20 kaufen können, aber hatte ich auch keine Lust drauf. Und ich habe keinen Plattenladen auf Mallorca, aber wie soll ich dann die Platten irgendwie... Aber du meinst jetzt CD? Platte ganz. Oder hast du Vinyl mit nach Mallorca gehabt? Nee, nee. Ich hatte so einen kleinen Mietwagen und mit CD-Player und ich wollte halt gerne Musik hören und ja, ich habe dann einen Plattenladen auf Mallorca gefunden, aber die hatten wiederum nur Vinyl. Hauptsächlich. Ja, siehste. Und deshalb ich heute, also mir ging es letzte Woche so in der Sendung, da habe ich mal wieder eine Platte gespielt und es hat so Bock gemacht, also gerade bei so entspannten Sounds und so, ich spiele eigentlich auch fast nur noch CDs oder sogar Laptop manchmal mittlerweile und man kriegt ja die ganzen neuen Scheiben, sind ja gar keine Scheiben mehr, sondern man kriegt die als Files und ich fand es letzte Woche so inspirierend irgendwie, dass ich nach Hause gegangen bin und erstmal meinen Plattenschrank durchwühlt habe und ich hab die auch alle hier, habe ein paar so Perlen gefunden. Ja. Und denen möchte ich heute die Sendung widmen. Also so Platten, die sind jetzt nicht super alt, so aus den letzten 10 Jahren, sage ich mal. Ja. Die mir halt alle was bedeuten, zu denen ich eine Geschichte erzählen möchte. Und die jetzt nicht so richtig den Status Klassiker bis jetzt haben, noch nicht dazu gekürt worden sind, aber die es eigentlich verdient hätten. Okay. So Scheiben gibt es jetzt dann eine Stunde lang. Ihr könnt euch die jetzt schon angucken in der Webcam auf 1live.de und dann könnt ihr natürlich dem Meister nachher bei der Arbeit zuschauen, wenn er die Platten hier spielt. Mischpult ist aufgebaut, 2 Turntables auch. Gleich also Tom Breu hier, mein Name ist Mike Litt, ich wünsche euch schon mal eine gute Nacht und viel Spaß mit Tom Breu. Ich werde mir das gleich auch noch geben. Ich freue mich, Tom. Gute Nacht, Mike. Ganz schnell noch, dieser Track hier ist von Lawrence und heißt Forever Anna. Und damit übergebe ich an Tom Breu. Ciao. Schönen guten Abend, schöne gute Nacht. Dritte Woche 1Live Plan B mit mir, Tom Breu. Wer sich fragt, wo ist Klaus 4? Dem sagen wir es noch ein letztes Mal. Klaus 4 hat Sommerurlaub, war jetzt 3 Wochen weg. Mike Litt, der sitzt hier noch nebenan, und ich haben versucht, ihn würdig zu vertreten. Unser Bestes gegeben. Und ich versuche euch jetzt noch in die Nacht zu entlassen mit ein paar meiner Lieblingsplatten. Motto heute: Raritäten aus dem Plattenschrank. Los geht's mit einer Scheibe auf dem legendären Warp-Label. Kam 2001 raus. Von The Other People Place. Let Me Be.

15 Minuten nach 0 Uhr ist es mittlerweile in der Sonntagnacht. Ihr hört 1 Live Plan B mit Tom Breu. Motto heute: Raritäten aus meinem Plattenschrank. Ich hatte versprochen, ein paar Scheiben rauszusuchen oder euch vorzuspielen, die mir was bedeuten oder wo ich sage, hey, das sind so eine Art Geheimtipps und sind bis jetzt noch nicht zu so richtigen Classics gekürt worden. Das eben war so einer von Tiefschwarz. Das heißt, Tiefschwarz presents Through a Little Window und der Track On Up ist im Jahr 2002 rausgekommen. War so eine Zeit nach ihrem ersten großen Hit Music und lange bevor sie sich in diese Minimal-Ecke, wo sie jetzt hängen, verabschiedet haben. Jetzt geht's weiter mit einer Scheibe auf Output, Colder to the Music im Engel Remix. She's all macked up, like she's got something to sell, but no one cares right now, as she starts to dance. And she starts dancing to the music, slowly by my side. And she starts dancing to the music now. And she starts dancing to the music, slowly by my side. And she starts dancing to the music now. Yeah. Tom Roy. So ist es. Raritäten aus meinem Plattenschrank heißt das Motto der Sendung heute. Ich habe ein paar Scheiben rausgesucht, die ich immer noch sehr gerne spiele. Die sind mal ein bisschen älter, mal nicht so alt wie die hier. Gerade die ist 4 Jahre alt, aus dem Jahr 2005. Colder to the Music im Engel Remix. Sehr gechillte Nummer, da habe ich auch eine kleine Geschichte zu. Und zwar folgendes. Ich hatte ja schon mal vor ein paar Jahren hier eine Sendung, die ich Samstagabend gemacht habe. Cruising hieß sie. Da habe ich die Platte auch mal gespielt. Dann ruft mich die Hotline hier oben an. Die sitzen bei uns unten im Keller und meinten, hier hat gerade irgendwie Tom Novi angerufen. Der ist gerade hier im Sektor unterwegs auf der Autobahn und wollte wissen, wie die Nummer heißt. Und ich, nicht jetzt, dass ich Tom Novi besonders toll fände oder so. Ich fand es nur gut, dass Leute, die eigentlich, glaube ich, ein recht großes Ego haben, wenn es um gute Musik geht, da über ihren Schatten springen und sich nicht zu schön sind, auch mal einfach da bei unserer Hotline anzurufen und nachzufragen. Ich habe ihn dann zurückgerufen, habe es ihm gesagt und ja, vielleicht spielt er die Platte ja auch immer noch. Weiter geht's jetzt mit einer Platte, die ist auch nicht so alt. Roy Ayers, Tarzan im ME-Mix. Yeah. Roy Ayers. Hörtet ihr noch im Hintergrund? Der Track heißt Tarzan und zwar im Arm Remix. Es gab 2005 so eine Remix-EP, wo ganz viele Leute, Basement Jacks, Matthew Herbert, Victor Duplay, alte Roy Ayers-Scheiben gemixt haben. Mein Highlight daraus war dieser eben gehörte Arm-Mix von Tarzan. Im Hintergrund läuft schon eine andere Scheibe, nämlich von Tonträger. Der Track heißt Welcome Back Cotter. Und da gibt es eigentlich zwei ganz witzige Geschichten. Die erste Geschichte, wie ich die Platte gekriegt habe oder wo ich die gekauft habe. Und die zweite Geschichte, die erzähle ich vielleicht später noch, wie ich die Platte wieder verloren hatte zwischenzeitlich. Erstmal die Geschichte, wo ich die gekauft habe. Ich habe zu der Zeit noch in München gewohnt, 2002. Und da gibt es einen Plattenladen, das ist echt eine Institution. Der Typ, der den macht, heißt Hubi. Ich hoffe, dem geht's gut und der macht den Laden jetzt immer noch. Aber der war echt so ein kleiner Freak. Der hatte zwar eine Auslage, einen Laden, da standen auch Platten, aber das war echt nur für die Unwissenden. Da waren nur alte Scheiben. So den neuen Stuff hatte der irgendwo im Hinterzimmer. Und wenn man regelmäßig da hingegangen ist und er einen gekannt hat, dann durfte man halt da rein und konnte nach und nach so kartonweise sich die Platten durchhören. Also kein Scheiß, der Typ war echt der Kracher zu der Zeit. Teilweise sind Leute hier aus Nordrhein-Westfalen extra nach München geflogen, um da Platten zu kaufen. Dann gab es halt so eine Liste und du hast dich so durchgearbeitet. Zwar auch viel Scheiß angehört, den du nie gebraucht hast, weil es einfach nicht dein Style war. Aber gut, du hattest so das Gefühl, ich bin hier ganz vorne. Ja, eine Platte, die ich da gefunden habe und die ich recht gut finde, ist eben dieser Tonträger-Mix. Also eigentlich das Tone mit E noch zwischendurch. Jo, den hören wir jetzt mal. Ist, glaube ich, der Track mit dem längsten Break, das ich kenne. Und dann erzähle ich euch noch, wie die Platte zwischendurch wieder abhanden kam. We'll be right back. 0.38 Uhr mittlerweile. 1 Live Plan B mit Tom Breu. Oder anders gesagt, 4 ist Urlaubsvertretung mit Tom Breu. Ich sag mal schnell die zwei letzten Platten. Die eine war Tone Träger. Ich sag das immer ein bisschen komisch, ne? Tone Träger. Vorne Englisch, hinten Deutsch. Welcome Back Kotta. Ist hier auf Kompakt rausgekommen. Und das war der Maya Thomas Remix. Ich hatte ja auch noch versprochen, kurz zu erzählen, wie mir diese Platte wieder abhanden gekommen ist. 2002, nachdem ich sie gekauft hatte. Zwar war das so, ich hatte zu der Zeit eine Freundin, das führt jetzt alles ein bisschen zu weit, die hatte sich beim Snowboarden irgendwie einen Wirbel angebrochen und hat dann, weil sie krankgeschrieben war, stand die den ganzen Tag in meiner Bude und hat angefangen, mit meinen Platten aufzulegen. So, hat die auch ganz gut gemacht, die hat die echt ein gutes Gespür für Musik, hat sie immer noch. Und als es dann auseinanderging, als ich irgendwann hier nach Köln gezogen bin, hat sie mir die Platte gezockt. Wie gesagt, Gott sei Dank auf dem Kölner Label, ich habe die dann irgendwann auch wieder gekriegt. An dieser Stelle aber liebe Grüße an die Tini, die hat sich mittlerweile sogar so weit gemacht, dass sie heute in Pollerwiesen gespielt hat. Falls du das jetzt hörst, alles Liebe, alles Gute. Die Platte, die jetzt läuft, ist auch eine kleine Rarität. Auf dem Red Planet Label, die musste ich damals über Umwege, glaube ich, aus Amerika bestellen. Das waren so... waren so echt Besonderheiten. Damals hat man auch noch eine Woche oder eineinhalb Wochen gewartet, bis irgendwie das mit UPS aus Amerika kam. Und so hat sich dann voll gefreut. Der Track heißt jedenfalls Tobacco Ties und ist auf der Pipe Carrier EP. Produziert wird das Ganze von den Martians. Jetzt noch viel Spaß damit. So, und jetzt festhalten, jetzt wird es ein bisschen cheesy, das muss ich zugeben. Der Track ist eigentlich, ja, nicht wirklich cool. Ready or Not von den Fugees im Original. Die Geschichte zur Platte ist aber dann schon wieder sehr schön oder bewegt mich zumindest sehr. Ich habe die mal auf Ibiza gehört. Da gibt es so einen Laden DC-10. Man kann nicht alles erklären, aber ganz schnell. Einflugschneise vom Flughafen, steht eine alte DC-10 am Dach. War jahrelang berüchtigter Laden, hatte aber nur Konzession bis 10 Uhr. Das hieß, um 10 Uhr war die Musik aus und dann gab es immer noch eine letzte Platte. Und da hat man, ich weiß gar nicht, wer da aufgelegt hat, ich war mal da und so ein Typ hat die Scheibe dann noch draufgelegt und ich habe mich einfach weggehauen. Also hört selbst. 1 Live Plan B mit Tom Roy. The Course, Ready or Not, läuft da. Ein Remix, natürlich von den Fugees. Ich habe gerade schon erzählt, es war einfach eine super Erinnerung für mich. Mit die geilste Platte, die ich jemals in einem Club als letzte Platte gehört habe. Es kam total unerwartet, man rechnet ja erstmal nicht damit. Es gibt immer so ein paar Klassiker, die man so als letzte Nummern spielt. Und wer auch immer das war, der da damals aufgelegt hat, im DC-10 auf Ibiza, der hat mich mit der Platte echt beeindruckt. Und es war auch die einzige Platte, die ich mir je gebraucht gekauft habe, weil ich die unbedingt haben wollte. Also ich stehe nochmal eher so auf neue, ungebrauchte, und dann weiß man, die sind nicht verkratzt und so. Und die habe ich dann mal, ich sag mal, um keine Namen zu nennen, bei so einem Online-Auktionsportal ersteigert. Hat auch alles super geklappt und ich bin total stolz, die Platte jetzt noch zu haben. 0:49 ist es. Ich glaube, so zwei Platten gehen sich noch aus. Die eine ist diese hier. Anthony Rother. Der Track heißt Don't Worry. Der ist auch nicht super alt. Vom letzten Anthony Rother-Album. Ich glaube, war vielleicht, wann war das denn? Warte, ich guck mal hier drauf. 2007, 2006. Auf Data Punk. Ich finde hier einfach den Text schön. Auch eine super Nummer, früh morgens die mal zu spielen. Habe ich letztes Jahr bei der Love Parade, glaube ich, noch gedroppt. Da hat mich auch irgendjemand gefilmt, als ich dann lauthals mitgesungen habe. Das war, ist dann immer so ein bisschen peinlich, wenn man es nicht merkt. Aber naja. Was wollte ich noch sagen? Die ganze Playlist gibt es natürlich ab spätestens morgen früh im Netz. Auch die von Mike Litt, der vorher 2 Stunden dran war. Ja, und jetzt lasse ich euch noch allein hier mit Anthony Rother. Don't worry. And if you lose your mind, don't worry. God's gonna change your life for good. And if you need to feel somebody, God's gonna be your friend and peace. And if you lose your mind, don't worry. Love's gonna change your life for sure. And if you want to give emotions, get up, stand up in the name of love. And if you lose your mind, don't worry. God's gonna change your life for good. And if you need to feel somebody, God's gonna be your friend in peace. And if you lose your mind, don't worry. Love's gonna change your life for sure. And if you want to give emotions, get up, stand up in the name of love. fuck good. And if you need to feel somebody, God's gonna be your friend and peace. And if you lose your mind, don't worry. Love's gonna change your life for sure. And if you want to give emotions, get up, stand up in the name of love. Ja, und schon ist es fast wieder vorbei mit dem hier. 1 Live, Plan B mit Tom Roy. Es ist nämlich schon kurz vor 1 Uhr. Die Scheibe, die im Hintergrund läuft, Anthony Rother. Ich verhaspel mich schon, weil ich auch schon irgendwie schläfrig bin und müde. Don't worry, super Text. Ich finde ihn gut. Da kann man sich reinversetzen und auch mal mitsingen, habe ich ja gerade erzählt. Das mache ich auch gerne mal, wenn ich die Platte spiele. Als Rausschmeißer habe ich noch ganz was Besonderes. So ein, in Bayern würde man sagen, ein Schmankerl. Ich habe nämlich heute eh nur Platten gespielt, die so Raritäten sind, die es nie richtig zum Classic geschafft haben, aber es eigentlich vielleicht verdient hätten. Und die Platte, die ich jetzt spiele, heißt Watership Song von Uses Atmosphere. Ist auch so eine Ibiza-Erinnerung. Da gibt es einen ganz tollen Strand mit so einem Steg im Wasser. Manche von euch wissen, was ich meine. Da ist auch dann ein alter Herr, der John Satrincha, nachdem ist auch seine Knappe benannt, und der legt da gerne mal Platten auf. Und der hat einen Track gespielt, da kam am Anfang so eine deutsche Stimme und ich dachte mir nur, ey, was das denn? Hab dann gefragt, der hat es mir gesagt, ich habe in Deutschland rausgefunden, wer das macht, so ein kleines Label, die so ganz chillige Sachen machen, Wohnton heißen die. Die haben mir die Platte dann auch geschickt und ich finde es immer noch schön, so gerade um in die Nacht hinaus zu gleiten. Manchmal habe ich keine Vorstellung von unserer Zukunft. Es ist wie Umrisse von Hügeln und Bäumen. Hier haben wir die Platte. Ich sag noch kurz Tschüss. 3 Wochen 1 Live Plan B mit Tom Breu als Urlaubsvertretung von Klaus 4. Ab nächste Woche ist er wieder selber hier am Start ab 22 Uhr. Ich hoffe, er hatte eine gute Zeit und jetzt eine gute Nacht, wenn er nicht noch die Woodstock-Doku weiterguckt oder so.